Sie rufen bei der Firma Bauer an. Was erfahren Sie über den telefonischen Anrufbeantworter? Firma Bauer, zurzeit sind alle Leitungen besetzt. Bitte warten Sie. Firma Bauer, all lines are busy. Please hold the line. Sie sind mit der Telefonzentrale der Firma Bauer verbunden. Guten Tag. Bitte hinterlassen Sie nach dem Signalton eine Nachricht von maximal 2 Minuten Dauer und Ihre Telefonnummer. Wir werden uns bei Ihnen rückmelden. Oder rufen Sie uns heute Nachmittag nach 16 Uhr unter 78903 wieder an. You are connected. Sie hören jetzt den Text noch einmal.